The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen. Face of Death Podcast, die Folge Nummer 6. Ja, heute mit neuer Technik und leichten Startschwierigkeiten, aber wir denken, es läuft soweit. Und ja, an der anderen Seite der Leitung habe ich hoffentlich den Dr. Watson der deutschen Podcast-Szene. Hallo Hatti. Guten Abend, Klaus. Ja, kurz nach 20 Uhr, etwas verspätet. Wir wollten schon um 7:30 anfangen. Ja, wir nehmen heute nämlich das erste Mal mit Studiolink auf. Wir wollten es einfach mal probieren. Und es hört sich gut an. Es hört sich an, als wenn er bei mir auf dem Schoß sitzt. So ist das so. Ja, nö, also es ist schon schick. Das macht schon Spaß und wir freuen uns auf die Aufnahme, die denn da kommt. Ja, wir haben heute einen Fall. Wie ich mir das so durchgelesen hatte, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so der erste Fall, der jetzt so ein bisschen abweicht von den normalen Fällen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, er weicht ein wenig ab, weil es relativ ein bisschen auch mystisch wird irgendwo. Aber ja, im Großen und Ganzen glaube ich, ein Mordfall bleibt es so oder so. Und das Mystische, was ich gelesen habe, geht auch viel wieder Richtung Verschwörung und Theorien belegt ist nichts. Aber wir stellen ihn einfach später vor und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Ja, genau, also so eine Verschwörungstheorie haben wir ja drin, aber das ist halt eine Verschwörungstheorie, wo jemand Geld mit verdienen wollte. Geld wollen wir nicht verdienen, wir verdienen uns aber gerne ein bisschen Lob und den haben wir bekommen. Unsere erste iTunes-Rezension. Hurra! Du kannst es ja nicht sehen, weil du ja kein iTunes hast. Das heißt, du könntest es jetzt installieren. Du hast ja auch einen Windows-Rechner. Das stimmt, ja. Ja, und da hat der Frank geschrieben, sehr spannender Podcast um die Aufklärung von Verbrechen. Danke den beiden Machern, bitte macht noch viele weitere Folgen. Ja, da sagen wir doch mal vielen Dank für die erste iTunes-Rezension für Face of Death. Also wenn ihr auch Lust habt, uns Rezensionen zu schreiben, freuen wir uns natürlich. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, über Likes auf unserer Facebook-Seite, über neue Twitter-Follower, über Retweets. Oder schreibt uns einfach an, wenn ihr mal mit uns quatschen wollt. Oder wenn ihr mal eine Idee habt, sagt ihr, Mensch, hier, guckt euch das mal an. Vielleicht interessiert euch der Fall. Also einfach mal so ein bisschen Kontakt halten zu uns, denke ich, ne? Klaus? Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Hä? Oder Postkarte. Nee, war ein Spaß. Postkarte brauche ich nicht. Oh, das wäre doch auch mal was, wenn jeder von uns eine Postkarte kriegt oder so. Na gut, dann kriegst du eine. Du stehst im Impressum. Bei mir müsste man bei den Hörspitzen gucken. Ja, ich müsste das dann weiterleiten. Aber ja. Postkarte ging doch. Ein Päckchen, wo Face of Death draufsteht, da hätte ich Sorge, das aufzumachen. Wer weiß, was da drin ist. Aber wir haben eine E-Mail bekommen und da wussten wir definitiv, was drin ist, weil es stand nämlich was mit Audiokommentar. Das finden wir nämlich auch sehr schön, wenn uns jemand, das hat sich an der Podcast-Szene so durchgesetzt, ein Audiokommentar schreibt. Und wir haben zur letzten Folge, was zur letzten Folge oder was? Das Audiokommentar ist eigentlich für den kompletten Podcast, weil, können wir sagen, der Christian, der Oboman, hat uns einen Audiokommentar geschickt und hat sich halt die ganzen Folgen, soweit sie schon online waren, angehört. Und ja, ich würde sagen, Hatti, hören wir einfach mal rein, oder? Ja, dann hören wir mal rein. Hallo Hatti, hallo Klaus. Hier spricht der Oboman. Ich hoffe, die Stimme ist eurem Podcast angemessen. Und so könnt ihr gerne diesen Audiokommentar, den ich hier schreibe, in eure Sendung mit hineinnehmen. Gerne höre ich eure gruseligen Storys und habe sie auf meinem Podcatcher. Denn immer dann, wenn ich wirklich Zeit habe, dann stelle ich in Ruhe einen eurer Face of Death ein und höre ganz genau zu. Vielleicht zu genau. Ihr recherchiert sehr gut. Ich bin gerade bei der Folge The Black Delilah. Und ich dachte schon, ihr würdet ein verstecktes Gewinnspiel einbauen und uns auf den Holzweg führen und am Ende fragen, wo sind die kleinen Fehler versteckt? Und so bemerkte ich, dass der Hyde Park, die Stadt bei Boston, ist gemeint. Aber der Hyde Park in New York, den kenne ich nicht. Den muss man lange suchen. So lange suchen, bis man ihn in London findet. Hyde Park in London. Central Park in New York. Ein versteckter Hinweis. Und später noch einmal. Das Mädchen zieht nach Florida, nach Los Angeles. Los Angeles finde ich in Kalifornien. Aber ihr habt recht, sie hat erst in Florida gewohnt. Und 3 Jahre später zog sie zu ihrem Vater nach Kalifornien. Ein weiterer Hinweis. Am Ende gar 2 Gewinnspiele. Eins für einen Audiokommentar. Ich komme viel zu spät. Die DVD ist weg. Beim Brombeerfalter. Ob sie mich je erreichen wird, ich würde sie gerne sehen und dann wiederum weiterreichen oder verlosen. Vielleicht hört der Brombeerfalter ja sogar heimlich zu und mag sie mir schicken und ausleihen. Ich würde mich sehr dafür interessieren. Ich denke, jetzt ist Schluss mit dem Grusel und ihr dürft wieder in eurer Sendung weiter wabern. Viel Spaß noch beim Face of Death. Tja, Geografie müssen wir wohl noch so ein bisschen üben. Ja, da waren ein paar Unschärfen drin, offensichtlich. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Das mit dem Hyde Park, das ist Hyde Park Lane heißt das Ding, das ist die Straße. Also das stimmt schon, der Hyde Park ist natürlich in London. Wenn ich das richtig jetzt verstanden habe und in New York ist der Central Park, das stimmt auch alles, aber diese Straße, wo das stattgefunden hat, es geht um die Black Dahlia, das, ich glaube, die mich zu erinnern, das Ding hieß Hyde Park Lane, also da so oder so, auf jeden Fall vielen Dank und das zeigt ja, dass der Christian sehr, sehr gut zugehört hat letztendlich. Da hat noch einer sehr gut zugehört und zwar genau zu der Black Dahlia gab es noch einen Kommentar vom lieben Sebi. Und zwar hat der Sebi mal eine Aussage von mir aufgenommen, wo ich ja gesagt habe zu dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen so brutal morden können. Es gibt aber eine Dame, die sogar einen Namen hat, in der Killerszene, The Florida Highway Killer, Eileen, ich weiß gar nicht, Wilners spricht man es aus und die hat also auch so ein paar Leute auf brutalste Art und Weise umgebracht. Also man muss da wirklich aufpassen, was man sagt. Ja. Es gibt, ja, aber er hat auch geschrieben, klar, wir haben schon recht. Also man suggeriert das irgendwie nicht irgendwie, dass das irgendwie eine Frau machen kann. Da ich meine, Black Dahlia, weil wenn wir uns nochmal zurückdenken, ihr könnt euch ja gerne nochmal die Bilder angucken. Da traut man keiner Frau zu, aber was er da geschrieben hat, das könnt ihr gerne mal in der Folge 3 war das, glaube ich, nachlesen. Da ist der Kommentar nochmal zugekommen. Ja, sagen wir vielen Dank, ne? Ja, da bedanken wir uns auf jeden Fall beim Sebi. Sehr ausführlich auch. Also, das ist schön. Ja, dann mache ich mal weiter, weil die nächsten Kommentare, die fallen ja sowieso in meinen Bereich, weil die sich auch um das Krimi-Rätsel drehen, was wir hatten in der letzten Folge. Und zwar schreibt... Ja ganz kurz, wollte ich nochmal kurz eingrätschen, bevor du loslässt. Wir sprechen uns bei diesem Krimi-Rätsel nicht ab. Klaus hat irgendwann mal gesagt, ich kümmere mich darum, ich weiß es auch nicht, ich kann also genauso mitraten. Ich muss allerdings sagen, bei diesem Krimi-Rätsel bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich kann mich so an die Aussage erinnern, die Klaus, der dann gesagt hatte, das sind ja immer nur so ein Satz oder so. Und ja, es war für den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil er hat mal wieder das Land genannt. Und wenn Klaus heute das Krimi-Rätsel erzählt, vielleicht sollte er mal weniger Tipps geben. Ich meine, wir haben zwar diesmal nicht so viele Lösungen bekommen, aber wir haben welche bekommen. Das überlege ich mir dann nachher noch, wie viel ich vorgebe und wie viel nicht. Also auf jeden Fall hat uns geschrieben der Marcel. Der sagt, ich möchte lösen und hoffe, ich liege richtig. Und zwar Marie-Madeleine de Brinvilliers. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Französisch war nie so mein Steckenpferd in der Schule. Euer Podcast ist echt schön. Weiter so. Ja, vielen Dank. Er hat auch den Link reingeschrieben für die Wikipedia. Und der Wolfgang hat natürlich auch geschrieben, der Isopode, der schreibt, auf Twitter sehnsüchtig gewartet, will ich schnell mal meine Lösung kundtun. Die böse Dame war meiner Meinung nach Marie-Madeleine de Brinvilliers. Also auch da der richtige Name. Ansonsten hat der Fall Nitribit einen schönen Einblick in die Ermittlungen zu der damaligen Zeit gegeben. Ja, das ist uns auch so gegangen, würde ich sagen. Also da haben wir schon einiges mitnehmen können. Und die Lösung ist richtig, das habe ich schon gesagt. Und was hat die Frau gemacht? Also die tötete zwischen 1666... Erzähl doch erstmal einfach nochmal, hast du das Rätsel noch am Schirm gerade da oder hast du es nicht mehr? Ich habe das auf dem Schirm, ja. Ja, was hast du als Vorgabe gegeben? Was war das? Tröpfchen für Tröpfchen war die Vorgabe. Geldnot veranlasst eine Dame in Sachen Erbfolge kreativ zu werden. Okay. Ja, sowas hat die gute Frau gemacht. Also sie tötete zwischen 1666 und 1970 drei Mitglieder ihrer Familie sowie eine nicht genauere bekannte Zahl weiterer Personen durch gezielte Verabreichung von Gift. Das erste Opfer war ihr Vater, dem sie über 8 Monate hinweg etwa 30 Mal kleine Dosen Arsen ins Essen mischte. Er starb ohne Anzeichen einer Vergiftung. Ja, dasselbe hat sie dann auch mit ihren beiden Brüdern gemacht. Und das Ganze halt, um in der Erbfolge ein Stück weit weiter nach vorne zu kommen. Ja, Sachen gibt's, gell? Ja, aufgeflogen ist sie, weil eine Bedienstete ihr dann auf die Schliche gekommen ist. Und damit war der Spaß vorbei an der Stelle, ja. Also richtige Lösung von allen beiden, wunderbar. Ja, müssen wir mal schauen, was wir heute machen mit dem Krimi-Rätsel, ob wir es da ein bisschen schwieriger machen dann. Obwohl zwei Lösungen, ja, weiß ich nicht. Ich guck mal, ich überlege mir das. Ich meine, das Kreuzworträtsel ist ja mal ganz gut angekommen. Vielleicht machen wir ja nochmal so ein Kreuzworträtsel mit. Aber wir müssen erstmal mit unserem neuen Fall beginnen. Und also ich habe echt eben nochmal überlegt, also es geht wirklich schon in Satanismus, kulturelle Morde, in die Geschichte. Also wir kommen jetzt gleich in der Fallbeschreibung oder im Laufe des Podcasts dazu. Ich sage es gleich am Anfang, also ich bin absolut der Meinung, die Polizei ist auf der falschen Spur, weil die Polizei meint einfach, es ist ein ganz normales Sexualdelikt, wenn ich das so richtig noch so in Erinnerung habe. So würden sie es gerne hinstellen, aber das hört sich alles sehr, sehr komisch an, was da gleich kommt, ne? Ja, das hört sich schon seltsam an, das stimmt. Ja, dann fangen wir doch mal an. Worum geht's? Es geht um Alice Perry, ist eine 19-jährige Studentin, die im Jahre 1974 in der Stanford Memorial Church der Stanford University ermordet wurde. Der Fall wurde bis heute nicht aufgeklärt, aber hören wir doch einfach erstmal in den Fall hinein. Die Elite-Uni Stanford im kalifornischen Silicon Valley ist wohl einer der letzten Plätze auf Erden, an denen man schwarze Messen, Menschenopfer oder rätselhafte Morde erwarten würde. Der Mordfall Alice Perry weist aber alle diese Merkmale auf und beschäftigt seit über 40 Jahren die Gemüter, weil er nach wie vor ungeklärt ist. Am 12. Oktober 1974 fand man inmitten der Memorial Church, der zentralen Campuskirche, die Leiche der 19-jährigen Alice Perry. Der Leichnam der vergewaltigten Frau lag nur wenige Schritte vom Altar entfernt. Der oder die Täter hatten einige Mühe darauf verwendet, die Tote sehr auffällig in Szene zu setzen. Bis heute ist unklar, wann und wie der Mörder in die Kirche hinein oder wieder hinauskam. Dieser Fall ist die Art von Geschichte, die eine Agatha Christie zu einem ihrer berühmten Locked Room Mysteries hätte verarbeiten können. Puh, Mord in einer Kirche, da wird's mir schon anders. Das hat für mich schon so einen leichten, bitteren Beigeschmack von Ritualmorde, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist so... Das hat immer schon so einen gewissen Beigeschmack, ja. So in der Kirche, wenn da irgendwas ist, da ist man relativ schnell irgendwo in diesem... Also mir ging es so, ich habe das gelesen und war irgendwie so direkt in diesem Illuminati-Umfeld. Da gibt es ja die Filme und die Bücher auch, ne? Von, ja. Also so, ja, das ist ein ganz komisches, ungutes Gefühl, ja, an der Stelle, ja. Ja, steigen wir doch mal in den Fall hinein und durchleuchten mal die gute Arliss Perry. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Arliss Perry habe ich gelernt. Arliss Perry. Mhm. Ja, die gute junge Dame war mit ihren 19 Jahren schon verheiratet und zwar hat im Oktober 74 auf dem Gelände der Stanford University gewohnt. Und wenn man sich so ein bisschen diese Stanford University recherchiert, stellt man relativ fest oder schnell fest, es ist eine riesengroße Universität gewesen, weil die hat sogar eine eigene Polizeistation. Ich habe niemals gewusst, dass eine Universität eine eigene Polizeistation haben kann. Und sie hat in einem Wohnheim gewohnt mit ihrem Mann, mit 19 Jahren verheiratet, und zwar Quillen Hall bezogen. Und das ist eine spezielle Örtlichkeit auf dem Gelände, wo junge verheiratete Studenten leben. Beide stammen aus Bismarck, im Bundesstaat North Dakota. Und kennen sich bereits seit der Schulzeit. Ich meine, gut, 19 Jahre ist klar, so lange sind die noch nicht aus der Schule raus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man in den USA in dem Alter zur Schule geht. Aber sie kannten sich halt aus ihrer Schulzeit. Und ihr Mann Bruce Perry war der Beste in der Highschool in Bismarck, also in dem Ort, wo sie herkam. Und wollte gerne in die Fußstapfen seines Vaters treten. Dr. Duken Perry, der war in Bismarck ein wohlhabender Zahnarzt. Ja, und Arliss Perry, die hat wohl bei ihm als Sprechstundenhilfe gearbeitet und so scheinen die beiden sich dann wohl kennengelernt zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, sie hätte natürlich schon vorher mit ihrem Bruce zusammen nach Stanford ziehen können, aber das muss an der Stelle erwähnt werden. Es wäre in den 70er Jahren auch überhaupt kein Problem gewesen, aber die beiden waren sehr, sehr religiös und ein Zusammenleben ohne Trauschein hätten sie als Sünde empfunden. Gut, das mag es so geben. Nach der Hochzeit auch während ihrer Zeit an der Uni wohl sehr zurückhaltend, also Party oder Studentenkneipen waren out of reach, nach dem Motto, das machen wir nicht, Drogenexperimente schon gleich gar nicht. Freizeit dann mehr so, ja, Spaziergänge machen übers Campusgelände und sie haben wohl viel Zeit in der Memorial Church, das ist die Kirche dort am Campus, verbracht und ja, oft eingekehrt, gebetet, ja, Arliss Perry, schulterlanges blondes Haar wird sie beschrieben, trug Brille, hat gern gelacht, sehr, sehr zierlich, wissensbegierig und voller Tatendrang. Das sind natürlich Eigenschaften, die sie so auf Anhieb sympathisch gemacht haben. Aber genau diese religiöse Geschichte, das war wohl was, was bei vielen Leuten nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist. Also sie war wohl sehr viel missionarisch unterwegs und hat Leuten auch klar so vor den Kopf gesagt, also ohne den Glauben an Gott und seine, wie heißt sie so schön, Allgegenwart, wären sie eigentlich blind und dumm, wenn sie so durch die Welt laufen. Gut, das ist natürlich eine Geschichte, die hört man nicht so gerne. Und sie war irgendwie dann auch in so einer Organisation beschäftigt, Young Life, die sich in die Drogenszene von North Dakota begeben haben, um dort, wie sie selber sagen, verlorene Seelen zu retten. Ja. Ja, sie wollten die Leute aus der Drogenszene wahrscheinlich rausziehen und sagen, Mensch, passt mal auf, Leute, ihr müsst an Gott glauben. Und naja, das ist natürlich bei dem einen oder anderen nicht so gut angekommen. Und man hätte jetzt auch sagen können, okay, das wäre jetzt so ein Mordmotiv. Und man weiß auch nicht, ob sie sich dabei wohlfühlte. Man kann das Ganze schwer beantworten. Und der ganze Weg dann auch nach Kalifornien, was jetzt hier so die Partymeile damals war, aus North Dakota einfach wegzugehen, das ist natürlich fremd für sie. Und Kalifornien zu der damaligen Zeit, 70er Jahre, lebte natürlich von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das war jetzt nicht so, also so ihr Steckenpferd hatte sie, glaube ich, keinen Bock und ihr Mann wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber kommen wir doch mal zu der Tat oder zu dem Mord. Es war der 11. Oktober 1974 und das Paar Perry ging spazieren und sie stritten sich. Und später gab dann der Bruce Perry zu Protokoll, man hat sich wegen einer Lappalie gestritten während des Spazierganges. Und zwar hat wohl das Auto von seiner Frau, von Alice, hat Luft verloren. Und ja, und jeder wollte irgendwie, dass der andere sagt, okay, ich bringe das Auto jetzt in die Werkstatt. Aber ja, man ist nicht so auf einen grünen Zweig gekommen, hat sich ein bisschen gestritten. Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist es wirklich eine Lappalie. Ja, und die Wege haben sich am 11. Oktober 1974 gegen 23.40 Uhr getrennt. Der Bruce, der Ehemann von Alice, ist nach Hause gegangen und Alice Perry ist aufgrund ihrer Gläubigkeit, vermutet man, dann in die Memorial Church gegangen, um dort für ihren Mann zu beten, damit er zur Einsicht kommt. Also man muss jetzt mal überlegen, also es geht um einen platten Reifen oder einen Reifen, der Luft verliert, und dann geht sie in die Kirche und betet für ihren Mann, dass der sich jetzt also aufmacht und ja, in die Werkstatt geht. Aber das ist dann ihr zum Verhängnis geworden. Sie hat ungefähr gegen 23.50 Uhr wohl das Hauptportal der Memorial Church erreicht. Das können auch zwei Studenten bezeugen, die zur gleichen Zeit auch noch in der Kirche waren. Es ist bekannt aber, dass die Kirche gegen 0 Uhr schließt oder geschlossen wird. Die beiden Zeugen haben auch noch bezeugen können, dass in der Nähe der Kirche ein Passant war, mit gescheiteltem Haar, rot-blond die Farbe, mittlere Statur, kurzärmeliges Hemd hat er getragen und war, wie sagt man, salopp gekleidet. Die Zeugen, also die beiden Zeugen schätzen den Mann auf Anfang bis Mitte 20. Und man hat sich also ernsthaft auch Gedanken gemacht im Internet, worauf die Leute so alles achten, weil die Zeugen konnten sogar angeben, dass dieser Jüngling, so nennt man ihn, eine Armbanduhr getragen hat. Und das finde ich auch schon ziemlich strange, worauf man so alles achtet. Ja, das hat mich auch erstaunt, aber es ist definitiv so festgehalten und das in mehreren Quellen. Ist jetzt für die weitere Geschichte nicht weiter relevant, aber okay, kann man so machen. Machen wir weiter. Der Wachmann, Steve Crawford, der hatte Dienst an diesem Abend. Also das war wohl jemand, der da auf dem Unigelände nach dem Rechten gesucht hat. Und zu seinen Aufgaben gehörte es wohl auch, bei seinem Rundgang regelmäßig die Kirche abzuschließen. Haben wir eben schon gesagt, so gegen Mitternacht wurde die zugemacht, die Kirche. Und die Aufzeichnungen sagen, er war ein bisschen spät dran, also um 10 nach steht hier, ist er dann in die Kirche rein und ist seinem üblichen Ritual nachgegangen, hat kurz reingeschaut, hat niemanden gesehen, zur Sicherheit wohl auch immer noch mal in den Kirchenraum reingerufen. So, wir machen jetzt zu. Kommt mal bitte alle raus, wenn noch jemand da ist. Aber es gab wohl keine Antwort. Also hat er die Türen abgeschlossen und seinen Rundgang weiter fortgesetzt. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge lebte Alice Perry vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch. Und wahrscheinlich hat sie Crawford sogar gehört. Es ist sehr, sehr anzunehmen, dass sie aber schon in ernsthaften Schwierigkeiten war um die Uhrzeit. Weil es gab einen anderen Zeuge, der später aussagt, in derselben Zeit, so zwischen ja, 23:45 und 12:30, so im Bereich des Kirchenchors einen unterdrückten Schrei vernommen zu haben. Er sei aber nicht sicher gewesen, ob das jetzt ein Mensch war oder ob er sich getäuscht hat, und hat nichts unternommen und auch nichts gesagt an der Stelle. Der Steve Crawford hat dann um 2 Uhr nochmal einen weiteren Kontrollgang gemacht. Und auch da ist ihm nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Ja, währenddessen hat sich der Ehemann Bruce Perry wohl zu Hause einigermaßen berappelt und hat sich entschlossen, diesem doch recht unnützen Streit über, wer ist jetzt eigentlich schuld daran, dass der Reifen platt ist, mal ein Ende zu setzen, und wollte seiner Frau gern entgegengehen, weil der wusste natürlich auch, dass so Mitternacht die Kirche dann zumacht. Und dann ist ihm schon etwas mulmig und komisch geworden, weil er eigentlich damit gerechnet hat, dass er auf dem Weg zur Kirche hin schon auf seine Frau trifft. Dem war aber nicht so. Und als er so 23:45 dort bei der Kirche war, war sie auch nicht zu finden. Also er hat wahrscheinlich erwartet, dass sie vielleicht vor der Kirche noch steht oder irgendwo da in dem Bereich, vielleicht auf einer Bank oder was weiß ich, sitzt, wie man halt so macht abends. Ja, dem war aber nicht so, und er hat dann angefangen, den Campus abzusuchen, was aber relativ erfolglos war. Was macht er? Jetzt zurückgegangen in seine Wohnung. Was will er auch sonst machen, ne? Wenn er die Frau nicht findet. Und gegen 3 Uhr nachts war er dann so unruhig, dass er sich entschlossen hat, die Polizei anzurufen und seine Frau als vermisst zu melden. Hat wohl angegeben, dass sie in der Kirche war zum Beten, und er vermutet vielleicht, dass sie vielleicht eingeschlafen wäre und jetzt halt die Kirche abgeschlossen ist und sie nicht mehr rauskommt. Tja, und dann schickt man eine Polizeiwache hin, und die, wenn man es dann richtig betrachtet, ihre Arbeit nicht so gemacht hat, wie sie hätten sie machen sollen, weil sie sind lediglich halt auch in diesen Eingangsbereich gegangen, haben an der Tür gerüttelt, haben festgestellt, sie ist verschlossen, und sie haben sich halt nicht ins Innere der Kirche begeben. Gut, sie hatten ja wahrscheinlich auch keinen Schlüssel. Und das wäre halt auch die einzige Möglichkeit gewesen, sie zu finden. Oder zumindest sich zu vergewissern, dass sie nicht da drin eingeschlossen ist. Aber ich meine, man hat ja wohl auch nichts gehört. Gut, wenn sie eingeschlafen ist, ja, dann sind sie halt einfach abgehauen. Jetzt kommt der Wachmann wieder ins Spiel, der Steve Crawford. Der hat da also wohl eine richtige große Tournacht zu absolvieren, weil ich sagte ja bereits, es gibt eine Polizeiwache auf diesem Gelände, und um morgen oder um 5.30 Uhr, um 5:30 morgens war er wieder an der Memorial Church Station angekommen und stellt dann auf einmal fest, dass die Seitentür des Gebäudes offen stand, was er vorher ja scheinbar nicht gesehen hat. Und die Polizisten haben dies auch nicht gesehen, weil, habe ich ja gerade erzählt, die haben ihren Job nicht so wahrgenommen oder durchgeführt, wie sie es hätten machen sollen. Also mal einmal um die Kirche gehen, durch die Fenster gucken oder wie auch immer. Sie haben lediglich vorne an der Haupttür gerüttelt, verschlossen und sind wieder abgehauen. Das war gegen 3 Uhr oder kurz nach 3. Und der Ausbruch müsste dann ja rein theoretischerweise zwischen 3 Uhr morgens und 5.30 Uhr stattgefunden haben. Wenn man jetzt mal den weiteren Verlauf guckt, dass ein Gerichtsmediziner herausgefunden hat, dass die Alice Perry irgendwann kurz nach Mitternacht gestorben ist, wir nehmen jetzt mal an zwischen 12 und 12:30, um da jetzt vielleicht noch die Schreie, die jemand gehört hat, mit reinzunehmen, die waren ja zwischen 12:15 und 12:30, dann bleibt natürlich ein Täter nicht von 12:30 oder was weiß ich auch immer bis 3 Uhr oder bis 4 Uhr in der Kirche, um dann von innen auszubrechen. Ja, auf jeden Fall steht fest, dass der Steve Crawford aus Bequemlichkeit um 2 Uhr war er ja nochmal da, den Gang da in die Kirche, ja, einfach sich gespart hat oder hat einen Rundgang nicht um dieses Gebäude gemacht, halt genau wie die Polizeistreife ist nur hingegangen, hat geguckt, jo, ist alles in Ordnung, ist halt so. In der heutigen Zeit sagt man wahrscheinlich einfach betriebsblind, naja, wird schon nicht sein. Ja, aber wie gesagt, um 5.30 Uhr hat der Wachmann Steve Crawford dann diese Tür gesehen, die offen stand und hat dann logischerweise die Kirche betreten und er hat erstmal vermutet oder wollte erstmal gucken, ob irgendwas gestohlen wurde. Ist ja so, in solchen Kirchen oder in Kirchen sind ja wertvolle Gemälde, Statuen, was war, Kerzenständer. Aber man hat dort keinen Diebstahl festgestellt, aber er hat dann Alice Perry gefunden und zwar in unmittelbarer Nähe der Chorstühle, also nicht weit von der Kirchenbank, so wie es auch die Zeugen berichtet haben. Die haben sie ja zuletzt da in der Kirche gesehen und dort lag sie dann und in einer Art und Weise, das kann der Klaus bitte erzählen. Ja, also Alice Perry lag auf dem Rücken mit dem Kopf in Richtung Altar. Sie war von der Hüfte abwärts nackt. Die Beine waren weit gespreizt, ihre Bluse war zerrissen, die Arme über die Brust gefaltet. Zwischen ihren Brüsten steckte eine geweihte Kerze vom Altar. Außerdem hatte der Täter, Alice Perry, eine etwa 75 cm lange Kerze in die Vagina gerammt. Wie die genaueren Untersuchungen später ergaben, war die junge Frau geschlagen und gewürgt worden. Diese Verletzungen waren aber nicht tödlich gewesen. Um sie zu töten, hatte der Mörder einen Eispickel benutzt, der oberhalb des linken Ohres im Schädel steckte. So. Das relativ sachlich, kurz und knapp, kann sich jeder also selber ein Bild davon machen, wie das ungefähr ausgesehen hat. Bis zu diesem Punkt ist das für mich, also wir kommen ja gleich zu einem ganz speziellen Detail, bis zu diesem Punkt ist es, ich denke, das wirst du genauso sehen wie ich, ein perverser Psychopath, Sexualmörder bis zu dem Punkt. So sehe ich das zumindest. Also wenn ich sowas lese, der vergewaltigt das junge Mädchen mit einer Kerze, tötet sie dann mit einem Eispickel. Das ist für mich, bis zu dem Punkt ist es für mich ein ja, Psychopath, der irgendwas da in seinem Hirn befriedigen muss, damit die Frau stirbt. Und aber dann kommt eine Gegebenheit, die auch an der Leiche vorgefunden wird. Und das spielt das Ganze, also zumindest für mich, so ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, das hat dann schon so ein bisschen was mit Ritual zu tun. Ja, es geht nämlich weiter. Der Täter hatte die Hose des Opfers nicht einfach zusammengeknüllt und zur Seite geworfen, sondern er hat die Hosenbeine glatt gestrichen und gespreizter Form auf dem Kirchenboden ausgelegt und zwar exakt spiegelverkehrt zur Position der Leiche. Der Hosensau berührte die Unterschenkel von Alice Perry, blickte man von oben dann drauf auf die ganze Sache. Dann ergab sich daraus eine Raute oder zwei kreuzende Vs. Die Ermittler fragten sich natürlich damals, warum sich der Mörder so eine Mühe gemacht hat und ob diese Initiierung irgendwas zu bedeuten hatte. Ja. Also da brauche ich kein Polizist zu sein, dass das was zu bedeuten hat. Aber die haben es, also ich glaube, sie haben es totgeschwiegen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich bin der Meinung, dass, also im ersten Moment, okay, Psychopath, aber jetzt so, also wer sich nicht vorstellen kann, ja, wir gehen mal in die neue moderne Zeit, Raute, V übereinandergelegt, sieht halt aus wie das hier, wie das Logo, glaube ich, vom Hamburger Sportverein. Das ist auch so eine Raute, ne? Das kann gut sein, ja. Ich meine, es ist so, aber das hat schon so ein bisschen was von Ritualmord, denke ich mal. Das legt doch keiner so dahin. Es zeigt auf jeden Fall, dass es jetzt keine Tat war, die irgendwie so im Affekt oder im Wahn, glaube ich, ausgeführt worden ist, weil so viel Mühe machst du dir da nicht. Und vor allem die Tatsache, dass letztendlich Alice Perry mit einem Eispickel erschlagen worden ist, weist auch darauf hin, dass das so spontan nicht gewesen sein kann, die ganze Sache, weil ist eigentlich ein Utensil, was man jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit sich rumschleppt, dass man so einen Eispickel dabei hat. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, auf jeden Fall kam dann natürlich die Polizei, in der Fall in der Form von Sheriff Tom Rosa. Und der hat die Leiche sich auch angeschaut und musste natürlich vor die Presse, hat aber in erster Linie mal gesagt, es sei eindeutig die Tat eines sexuellen Psychopathen. Ja, der Dekan von der Kirche hat sich den Schauplatz ebenfalls angeschaut und er vermutet als Urheber natürlich Kirchemann, den Teufel. So, und da kommen wir dann nämlich genau in das Fahrwasser, ja, wo sich dieser Fall nämlich hinbewegt, gerade auch was die Presse und die Mutmaßungen anbetrifft. Weil der Tatort wird als kultisch und satanisch beschrieben. Ja, die Kriminalbeamten nehmen natürlich die Ermittlungen auf. Das bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Und oberste Priorität aus ihrer Sicht war erstmal die Vernehmung von Bruce Perry, also dem Ehemann. Den haben sie dann aufgesucht, erstmal daheim. Das ist ja in so einem Fall ja, oder ist das ja in der heutigen Zeit bei Ermittlungen ja auch immer so. Man geht natürlich erstmal in den Bereich direkt unmittelbare Verwandte, sprich Ehemann, Kinder, Eltern oder so. Man guckt natürlich erstmal im unmittelbaren Umfeld. Ja, dass gut, man da, den müssen sie ja sowieso besuchen, weil dem müssen sie ja Bescheid sagen, ne? Dass seine Frau tot ist. Das heißt, das kommt schon mal dazu. Ja, und dann hat man ihn natürlich auch gleich angetroffen mit einem blutverschmierten T-Shirt. Ja. Und der hatte erstmal eine Aussage auf dem Schirm, wo ich jetzt so gedacht habe, yo, bingo, wir haben einen Fall, etwas pervers, durchgeknallt. Die Polizei sagt, kranker Sexualmörder. Der Dekan von der Kirche sagt, das hat was mit kulturell mit Satan zu tun. Ich meine, gut, klar. Ich meine, Hände gefaltet. Hast du das eigentlich gesagt? Hände gefaltet und die Kerze da auf der Brust? Hast du das eigentlich gesagt? Ja, ist in der Beschreibung des Auffund genau, der Leiche dann, mit dabei gewesen, ja. Und dann die Hose halt so gelegt. Also das ist ein bisschen strange. Aber er hat sich da versucht rauszuwiegeln und hat gesagt, aufgrund der ganzen Situation mit seiner Frau, mit der ganzen Aufregung, ist es bei ihm so, wenn er sich da so reinsteigert, kriegt er ganz starke Nasenbluten. Das hört sich jetzt, im ersten Moment hört es sich natürlich an so, ja, ist klar, erzähl noch mehr von früher. Aber man hat Zeugen befragt, weil er gesagt hat, das können Leute bestätigen. Man hat gefragt und die haben bestätigt, jawohl, dem ist so, der kriegt dann wirklich Nasenbluten. Dementsprechenderweise natürlich auch diese ganzen Blutflecken auf dem T-Shirt und man hat natürlich da zur damaligen Zeit eine Blutgruppenbestimmung gemacht. Das war zumindest damals schon möglich in den 70er Jahren und die beiden haben unterschiedliche Blutgruppen. Also Alice Perry hat eine andere Blutgruppe wie Bruce Perry und man hat lediglich auf seinem T-Shirt seine Blutgruppe festgestellt, weil er angegeben hat, er hat Nasenbluten. So, dann haben wir einen zweiten Verdächtigen. Das ist natürlich der liebe Steve Crawford, der Wachmann, der seinen Job natürlich nicht ganz so nachgegangen ist, wie er es hätte tun soll. Und man hat natürlich erstmal seine Vergangenheit so ein bisschen durchleuchtet, hat geguckt, Sexualstraftaten, es ist ja ein Sexualmord, ist er mit dem Gesetz irgendwie schon mal in Konflikt geraten. Das ging natürlich alles in die Hose. Weil die Spurensicherung hat nämlich auf der Kerze, die man in die Alice Perry eingeführt hat, Fingerabdrücke gefunden. Die hat man dann mit Steve Crawford verglichen und dann auch nochmal zur Sicherheit mit ihrem Ehemann. Und man hat festgestellt, beide können definitiv nicht der Täter sein, weil man halt davon ausgeht, dass die Fingerabdrücke auf dem oder auf der Kerze vom Mörder sind. standen die Rätsel, nun standen die Beamten vor einem Rätsel. Und zwar, ja, man sagt in der Umgangssprache who do need. Ich habe mich mal kurz damit befasst, was es ist. Auf Deutsch übersetzt oder in Englisch übersetzt, in der Umgangssprache verlängert heißt es who do it. Wer hat's getan? Wer war es? Also man nennt es in diesem Fall who do need. Also wer hat's getan? Man weiß wirklich nicht, was es ist. Man sucht einen Psychopathen. Das ist sowas wie die klassische Nadel im Heuhaufen zu suchen, weil man hat dann angefangen, ganz, ganz viele Leute zu verhören, Lehrkräfte, Studenten, alle Leute aus dem Kirchenumfeld, verurteilte Sexualstraftäter, aber man war sich auch nicht sicher, ist es eine persönliche Rache oder war einfach einer, ja, dem Drang nahe, eine Frau zu vergewaltigen, oder war einfach Alice Perry zur falschen Zeit am falschen Ort? Das ist immer klingt für mich immer so ein bisschen so letzter Strohhalm, ne? Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich glaube, das haben wir jetzt schon in verschiedenen Folgen schon mal als Tatmotiv irgendwo gehabt, ne? Ich glaube, hier bei der Nitribrit auch, da war auch die Frage, ob sie einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ja, den nächsten Verdächtigen nach Steve Crawford und dem Ehegatten ein bisschen näher zu beleuchten, muss ich ein bisschen ausholen. Alice Perry hat neben dem Studium gearbeitet, und zwar in einer Anwaltskanzlei. Und als am Dienstag, den 15. Oktober, der Gedenkgottesdienst für Perry stattgefunden hat, fast schon ein bisschen sarkastisch, der hat genau in der Kirche stattgefunden, wo sie ermordet worden ist. Da weiß ich auch nicht, ob das jetzt nötig war oder nicht. Da ist einer von den Kollegen, der auch in der Anwaltskanzlei gearbeitet hat, so ziemlich aus allen Wolken gefallen, als er nämlich dem Ehemann Bruce Perry sein Beileid bekunden wollte, fand er einen Mann vor, den er nicht als Bruce Perry im Gedächtnis hatte, weil er erzählt, dass Alice Perry einen Mann in Empfang genommen hat und länger mit ihm auf der Arbeitsstelle geredet hat. Und der sah halt ganz anders aus wie dieser Bruce Perry. Und geführt wird dieser Mensch als der unbekannte Besucher. Also, um das kurz zusammenzufassen, der ist halt aufgeschlagen bei der Arbeit von Alice Perry, also in dieser Anwaltskanzlei. Und das war für Bruce Perry undenkbar eigentlich, dass jemand seine Frau da besucht, weil A, waren die noch nicht so lang an der Uni und in dem ganzen Umfeld, und B, hat seine Frau ihm zum Beispiel ausdrücklich verboten, ihn sogar anzurufen da auf der Arbeit, weil sie einfach nicht unangenehm auffallen wollte, weil sie war neu da und sie wollte den Job gerne behalten, und deswegen war ganz klar, er war auf keinen Fall da. Ja, der Besucher wird beschrieben, dass er ungefähr 1,80 groß war, gelocktes blondes Haar, das aber kurz geschnitten war, und ja, so ein bisschen Hippie-Typ. So, das heißt, das passt, weil hier steht, er trug auch Jeans und ein kariertes Hemd, passt zu der Beschreibung, die wir vorhin gehört haben von dem jungen Mann, der vor der Kapelle gesehen wurde, mit saloppem Outfit, und da wird gesagt, rote Haare, also der ohne Armbanduhr, sag ich jetzt mal, ne? Mhm. Und aber da wieder von der Polizei her keine Nachforschung, nichts gelaufen. Nicht mal ein Phantombild angefertigt von dem Mann. Und diese Spur ist halt einfach im Leeren verlaufen. Das heißt, da haben wir leider keine Information. Und ja, hätte er sein können, aber wissen wir nicht, weil die Polizei hat sich an der Stelle einfach wieder nicht gekümmert. Tja, sie hat sich dann an einen weiteren Verdächtigen geklammert, und zwar an Ted Bundy, ein bekannter Serienmörder, der wurde einfach mal verhaftet. Und man hatte jetzt die Hoffnung da reingesteckt, um zu sagen, okay, das könnte jetzt der Mörder sein. der hat an der Westküste mindestens 12 Morde verübt, lebte in San Francisco oder kam aus San Francisco, das ist nicht weit von der Universität gewesen und das wäre naheliegend, aber Experten meinten halt, eine vermeintlich große Liebe, die dort in San Francisco lebte, wäre jetzt der Auslöser für seine Mordserie gewesen und es ist leider nicht beschrieben, ob die Alice Perry ähnlich aussah wie die Geliebte, die er gerne hätte. Oder also es ist eine unnahbare. Er konnte sie für sich leider nicht gewinnen. Aber er hatte für die Tatzeit ein Alibi. Also man sieht, die haben sich schon so an alles hochgezogen. Aber dieser Unbekannte, also jetzt, wenn man das mit dem Podcast so ein bisschen aufarbeitet, also man befasst sich mit der ganzen Geschichte, hätte man vielleicht diesen Kollegen so ein bisschen näher durchleuchten sollen. Und dann war eigentlich erstmal so gute 4,5 Jahre oder knapp 5 Jahre war Ruhe. Und dann bekam das Ganze nochmal wieder so ein bisschen Fahrtwind. Und zwar im Februar 1979 tauchte ein Name auf, David Berkowitz, oder auch besser bekannt als Son of Sam, und zwar Leutnant Terry Gardner vom Ward County Sheriff Department in Minot, North Dakota, hat ein Päckchen erhalten, und zwar in diesem Päckchen war ein, jetzt kommen wir nämlich zu der ganzen Geschichte mit Kult und Spooky, ein Buch erhalten über Hexerei mit dem Titel Anatomy of Witchcraft, also Anatomie der Hexenskraft. Und dort war in dem Büchlein eine Stelle ganz dick unterstrichen und da stand, sie beschrieb einen satanistischen Kult namens Process Church und das Zitat lautete, du sollst töten. Sie sagen, dass ihre Bestimmung darin liegt, das Ende der Welt herbeizuführen, durch Mord, Gewalt und Chaos. Aber sie, die Auserwählte, würde das Chaos überleben und eine neue Welt zum Ruhme Satans erbauen. Jetzt sind wir, wie gesagt, an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, ach du Schande. Ja, und neben dem Zitat stand handschriftlich eine Anmerkung von Alice Perry, gejagt, verfolgt und erlegt. Nach Kalifornien gefolgt, Stanford University. Das ist schon ein bisschen spooky, ja. Das stimmt. Jetzt ist aber so, dass diesem Leutnant Gardner der Fall Alice Perry durchaus ein Begriff war. Weil so der Bundesstaat hatte damals vor so um die 76.000 Einwohner und das ist nicht so viel und wenn da so ein mysteriöser Mord geschieht, das spricht sich natürlich rum. Gardner hat dann auf den Absender geguckt von dem Päckchen und festgestellt, dass es Dave Berkowitz ist, der zu der Zeit im Gefängnis in New York saß und ist dann zu ihm hingefahren, um ihn zu der Geschichte mal zu vernehmen. Das Ende vom Lied war, dass er zurückgekommen ist und ganz klar gesagt hat, der Typ, der wollte sich einfach nur nochmal wichtig machen und war einfach gierig nach Aufmerksamkeit. Ne? Und was auch nicht wirklich gepasst hat, David Berkowitz war auch ein Serienmörder, hat aber so als Markenzeichen seine Opfer mit einer Magnum 44, wenn ich das richtig gelesen habe, erschossen. So, das passt natürlich von dem Modus operandi, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Mord an Alice Perry, schon mal gleich gar nicht zusammen. Also, ja. Das ist ja, wie soll ich das sagen, aber jemanden erschießen, sage ich jetzt, ist so Mord auf Distanz. Jemanden mit einem Eispickel, die den Kopf einzuschlagen und auch das Ganze drumherum mit der Kerze, mit dem Würgen und allem, was beschrieben worden ist. Ich glaube, das ist auch vom Typus her, müssen das zwei unterschiedliche Menschen sein einfach. Ich glaube nicht, dass jemand von jetzt auf gleich so eine Kehrtwende machen kann. Das passt nicht, aber ja. Es gab natürlich auch Leute, die sind auf den Zug aufgesprungen und wollten natürlich wirklich verkaufen. Das Ganze ist was Kulturelles, was von Satan irgendwie befohlen. Es gibt nämlich einen Journalisten, der nennt sich oder heißt Murray Terry. Und der bringt einen Namen ins Spiel, William Menzner. Und das Ganze im Zusammenhang mit dem Buch, was er gerade schreibt, The Ultimate Evil, also der ultimative Tod. Und da wird dieser Name mit ins Spiel gebracht, weil dieser William Metzner, der war wohl Mitglied von einer Organisation oder die sich Process Church nennt, haben wir ja schon mal gehört. Und David Berkowitz war dort wohl auch Mitglied oder ja, eine Verbindung, eine Organisation, Verbindung war es. Und vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer von uns ein nicht ganz unbekannter Name. Wir wollten darüber berichten, haben uns aber entschieden, das wird eine 4-Stunden-Sendung, Charles Manson, ich glaube, einer der bekanntesten Massenmörder, wenn ich mich so recht entsinne. Zumindest sagte Klaus mir das, wie ich den Namen in den Raum warf, dachte, oh, das wird lang. Ja. Den haben sie jetzt auch noch mit da rein verwurstet. Also was heißt die letzten Endes dieser... Ja, die drei Namen passen halt zu dieser Process of Church. Die waren halt, die werden halt mit dieser Verbindung zusammengebracht. Ja, beziehungsweise dieser Murray Terry, dieser Journalist, ist halt davon ausgegangen, dass alle drei, also sowohl die Mordserien von David Berkowitz und Charles Manson, wie auch der Mord an Alice Perry halt diesen Hintergrund eines satanischen Netzwerkes hätten irgendwo. Klar, dieses Buch ist aufgetaucht und diese Process Church war wohl ursprünglich eine Abspaltung der Scientology-Kirche, wurde in den 60er Jahren gegründet. Die Gründer heißen Robert und Mary Ann de Grimston in England. Ja, und die Ansichten, die sind natürlich auch schon haarsträubend. Also die Kirchengründer glaubten nämlich, dass am Tag des jüngsten Gerichts Christus und Satan Hand in Hand zusammenarbeiten würden. Jesus würde dann über jeden Menschen zu Gericht sitzen und der Teufel würde die Urteile vollstrecken. Also das nur mal so, an was da an Gedankengut im Raum rumgeflogen ist bei den Leuten. Und ja, auf den Zug ist Terry dann aufgesprungen und hat das noch ein bisschen weiter gesponnen, die ganze Geschichte. Und ja, wenn Verschwörung, dann richtig. Weil er meint, er könnte sich durchaus vorstellen, dass aus diesen Kreisen der Mörder stammen könnte, weil er davon ausgeht, dass Perry irgendwo möglicherweise herausgefunden haben können, dass hochrangige Personen aus ihrer Heimatstadt Mitglied dieses Kultes waren. Ja, mei, das ist aber jetzt auch wieder weit hergeholt aus meiner Sicht. Jetzt muss man natürlich überlegen, North Dakota und die Universität, haben wir ja gesagt, liegen sehr, sehr weit auseinander. Und dann müsste natürlich auch irgendwer Alice Perry da zur Kirche gefolgt sein, um sie dann dort umzubringen. Und wenn es dann in irgendeiner Weise auch was mit Satanismus zu tun hat oder diese Verbindung, ja, das ist schon sehr weit hergeholt. Der Schriftsteller, der Murray Terry, der hat ja nochmal so ein, der hat nochmal ein Zahlenspiel ins Spiel gebracht. Das funktioniert ja in der heutigen Zeit auch immer sehr gut. Also wenn man mit Zahlen spielt, kommt man auf ganz, ganz obskure Sachen. Und zwar Aleister Crowley, der Grandmaster Flash der modernen Satanisten, so wird der genannt. Da wird die Frage gestellt, hat er doch gleich nochmal Geburtstag? Ach ja, am 12. Oktober, gut, am 12. Oktober 1875 und nicht am 12. Oktober 1874, womit der Mord exakt auf den 100. Jahrestag gefallen wäre. Also 100 ist eine schöne Zahl, aber eine krumme Zahl wie die 99 ist natürlich viel teuflischer, so beschreibt er das, und zieht auch Vergleiche zwischen Symbolen der Satanisten zu der Auffindsituation, also das, was wir beschrieben haben vorhin, diese Raute, diese V-Form. Ja, und 99 hört sich natürlich für Satanismus scheinbar besser an als 100. Ich bringe zwar nicht die 99, ich müsste die 99 dann nochmal umdrehen, müsste dann noch eine Zahl dranhängen, um dann auf 666 zu kommen. Aber vielleicht ist ja einer der Hörer dabei und recherchiert mal ein bisschen. Vielleicht kommen wir dann auch noch auf die Zahl 666 und kommen dann auch noch mal in die Sparte, dass wir wirklich sagen können, das ist ein satanistischer Ort. Und das war jetzt so der kleine Einblick, was wir eigentlich nie in unserem Podcast behandeln wollen, weil man hat ihn dann mehr oder weniger dem Maury Terry gesagt, er stellt da so ein bisschen als Buchautor Verschwörungstheorien zugrunde und möchte halt einfach nur ein bisschen Kasse machen. Und ja, Verschwörungstheorien, haben wir gesagt, wollen wir nicht, aber der Fall ist so interessant, weil es ein Sexualmord, aber in einer Kirche, und die Auffindungssituation der Leiche ist schon ein bisschen komisch. Ja, da kann man natürlich sagen, das ist irgendwie wegen mir was mit Satanismus, aber Satanismus ist ja keine Verschwörungstheorie. Das gibt's ja wirklich. Es gibt ja irgendwelche geheimen Sekten. Man trifft sich, aber genauere Informationen habe zumindest ich nicht. Ich denke mal, Klaus hat auch dazu keine Informationen. Aber Klaus hat vielleicht die ein oder andere ungeklärte Frage und vielleicht noch eine kleine Theorie. Ja, ungeklärte Fragen gibt es dann natürlich an der Stelle ganz, ganz viele. Mit deinem Zahlenspiel, mit der 666, da bist du ja nah dran an dem Terry eigentlich, weil der hat ja wirklich geschafft, über ganz viel Hin- und Herschieberei diese Symbolik von diesem V-Symbol von den beiden in ein Hexagramm umzuwandeln. Das kann man im Internet sich mal anschauen, wer da Interesse dran hat. Also der hat es wirklich drauf angelegt, irgendwie das Ding irgendwo in die satanistische Ecke zu schieben. Wenn man also will, kriegt man irgendwas hin. Genau, wenn man will, kann man lang genug rechnen und Sachen so hinbiegen, dass es passt. Für mich die erste ungeklärte Frage ist eigentlich ja dieser unbekannte Besucher. Der hat mich irgendwie ein bisschen stutzig gemacht, weil laut Aussage von dem Ehemann und auch von den Kollegen war Alice Perry noch gar nicht lange in dieser Firma, nämlich erst seit dem 1. Oktober. Und sie da ausfindig zu machen, also das alleine wäre schon ja ein kleines Wunder gewesen, weil sie hat nichts erzählt, wohl auch nicht von daheim und nichts. Und also es müsste, wenn, sich da um jemanden handeln, der aus der engeren Familie oder aus dem Umfeld aus ihrer Heimatstadt kommt. Und ja, es geht dann halt auch da wieder los. Wir kommen von diesem Thema bei diesem Fall nicht weg, weil auch da ist es so, dass Alice Perry wohl auch in ihrem Heimatort schon dadurch aufgefallen ist, dass sie mit einer Freundin wohl ins Nachbardorf gefahren ist, wo sie wohl Leute kannte, die satanistische Messen und Kulte betreiben, und hat auch da auf ihre, ich kann mir das richtig vorstellen, auf ihre tappige Art und Weise versucht, die zu missionieren letztendlich. Ne? Weil das ist ja das, was sich immer wieder spiegelt in ihrer Person, dass sie halt sehr religiös, sehr gläubig war. Und ja, vielleicht ist sie dabei ein Stück zu weit gegangen. Und man hat sie dann aus diesen Kreisen raus dann tatsächlich verfolgt. Aber wie gesagt, das ist sowohl für uns wie auch für die Ermittlungsbehörden reine Spekulation gewesen an der Stelle. Ob es da diesen Zusammenhang gibt zu irgendwelchen satanistischen Geschichten. Und ja, es wird dann auch kurz und gut damit abgeschlossen, die ganze Geschichte auch mit dem Besuch im Nachbardorf ist und bleibt ein Gerücht. Das wissen wir nicht, ob das stattgefunden hat. Ja, also ich bleibe aufgrund der Auffindsituation dieser Leiche wirklich bei dieser Geschichte. Das irgendwas mit Kult, Satanismus, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, aber so ein ganz normaler Mord ist es nicht, weil wenn man jetzt mal die Ende der Ermittlung betrachtet, die Polizei, die hat diese Auffindsituation der Leiche mit dieser Raute, dass die Hose so gelegt wurde, überhaupt nicht wahrgenommen, weil sie haben einfach gesagt, okay, das ist eine sexuelle Straftat, das ist einfach so, und ja, es könnte sein, dass sie ein Zufallsopfer war, zur falschen Zeit am falschen Ort, so wie wir es immer gesagt haben. man hat dann den einen oder anderen Triebtäter nochmal durchleuchtet und hat gesagt, ja, okay, der hat halt irgendwie diese Fantasien, da irgendwelche Frauen zu vergewaltigen oder so. Ist auch irgendwie im Sande verlaufen. Und die Familie oder die Eltern, die waren, was das betrifft, immer sehr hartnäckig. Die haben immer in einem gewissen Zeitraum, und zwar alle 6 Monate, im Chief Bureau von Santa Clara County angerufen und wollten neueste Erkenntnisse haben, ob es was gibt oder so. Die Polizei hat immer gesagt, es gibt nichts Neues. Sie haben halt gehofft im Verlauf der Zeit, dass die forensischen Ermittlungen weiter fortschreiten und dass man aufgrund dieser ganzen neuen Erkenntnisse in der Forensik, sprich DNA-Abgleich, was man heute ja kennt, dass man da eventuell aufgrund, dass man da auf eine große Datenbank zurückgreifen kann, das ist ja heute so, also wer heute einmal irgendwo, ich weiß es nicht, seinen Fingerabdruck oder sein Blut gespendet hat, ich habe keine Ahnung, ob das schon als DNA irgendwo abgelagert wird oder so, aber wer schon mal polizeidienstlich erfasst worden ist, Fingerabdrücke, das kann man ja alles heutzutage abgleichen und ja, auch da hat man nichts gefunden mit DNA-Abgleichen und irgendwann haben dann auch die Eltern keine Antwort mehr gekriegt von diesem Chief Büro. Sie haben es halt immer wieder probiert und da war dann irgendwann Ende und man muss für uns oder wir müssen jetzt für diesen Podcast sagen, wir haben mal wieder einen Fall, der eine Leiche hat. Aber eine Leiche, nicht so wie wir es kennen, wo man einfach sagt, okay, das ist ein ganz normaler Mord. Also ich bin da halt der Meinung, es hatte halt wirklich schon was mit Kult zu tun, wenn man da die Hände faltet von der Leiche, ihr da eine geweihte Kerze in die Hand steckt, und dann die Hose dann noch, also spiegelverkehrt da so hinlegt. Das ist schon irgendwie spooky, krank. Gut, mit der eingeführten Kerze in die Vagina, das ist dann wirklich dann wahrscheinlich dann irgendwie so der I-Tüpfelchen der Perversität. Und ja, kann man nicht weiter drüber nachdenken, aber man kann zumindest mal gucken, was Bruce Perry heute macht. Der hat nämlich zumindest sein Leben so ein bisschen neu geregelt. Ja, das ist vielleicht ein etwas tröstlicher Abschluss dann bei dieser ganzen schrecklichen Geschichte. Bruce Perry hat nach dem Mord an seiner Frau nochmal geheiratet und eine Familie gegründet. Das Verbrechen war verständlicherweise ein wahnsinniger Einschnitt in seinem Leben, das ist klar. Den ursprünglichen Plan, genau wie sein Papa hier Zahnarzt zu werden, hat er dann aufgegeben. Stattdessen hat er Psychologie studiert. Und die Auseinandersetzung mit Gewalt und Kriminalität hat sein weiteres Leben geprägt, denn Bruce Perry ist anerkannter Experte für Traumabehandlung, gerade bei minderjährigen Verbrechensopfern geworden und ja, ist unter anderem dabei gewesen bei der Aufklärung von Kriminalfällen wie dem Amoklauf an der Columbine High School, da gibt es den entsprechenden Film, glaube ich, dann auch zu. Wie heißt der, der den gedreht hat? Der ist, naja. Hätten wir uns vorher informieren sollen. Aber gut, kleine Zuhörerfrage. Ja, es ist kein unbekannter Film, Columbine High School, genau. Attentat, das sagt, genau. Glaube ich, jedem was. Das sind die, die vorher Bowlen waren und dann in der Schule mal ihre Mitschüler niedergemetzelt haben. Ja, an der Stelle bleibt mir auch nur zu sagen, wieder mal ein ungelöster Fall, aber für uns ist der Fall an der Stelle abgeschlossen. Ja, aber ich also wie gesagt, also mich beschäftigt das wirklich, also siehst du das genauso wie ich? Das ist doch kein normales Sexualdelikt, oder? Das ist doch schon, also wie gesagt, also das Auffinden der Leiche, das ist doch schon spooky und ich weiß nicht, warum die Polizei in der Richtung nicht ermittelt hat. Ja, sehe ich genauso. Also das ist für mich auch mehr als nur eine Affekthandlung oder eine Rache oder nee, das ist mehr dabei. Das glaube ich auch. Also, weil es so auch die ganze Inszenierung geht schon tief, muss ich sagen, an der Stelle. Also das ist mehr wie unnormal aus meiner Sicht. Ja, ich freue mich auf unseren nächsten Fall. Klaus steckt unwahrscheinlich viel Zeit in diesen Podcast. Also das Skript schreibt wirklich Klaus. Er hat ein besseres Zeitmanagement als ich. Ich kann immer wirklich nur sagen, danke. Ich werde jetzt gleich die Shownotes schreiben für den Beitrag. Klaus wird dann noch ein bisschen schneiden müssen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Fall, den Klaus raussucht. Klaus hat ja immer das ein oder andere Buch am Start. Vielleicht findet er ja mal den einen oder anderen interessanten Fall, den wir beim nächsten Mal behandeln. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn er zu dieser Folge schöne Audiokommentare schreibt, so wie der Oboman, wenn er was gehört hat. Der hat es ja auch so ein bisschen spooky gemacht. Oder schreibt uns einfach so Kommentare. Ganz gerne natürlich auch die oft erwähnten iTunes-Rezensionen. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, schreibt Kommentare und löst das neue Rätsel, was Klaus euch jetzt erzählen wird. Das neue Rätsel heißt Der Clown. Trotz eines Eintrags in das Guinness-Buch der Rekorde war dieser Clown ganz und gar nicht lustig. So, und heute gibt's keine Zusatzinformation dazu. Puh. Ja, wollen wir die Rätsel Fuchse mal herausfordern? Ja. Gut. Ja, Klaus, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Ich hoffe, du kannst gut schlafen heute Nacht. Ja, jetzt haben wir den Fall abgeschlossen. Jetzt kann ich erstmal wieder gut schlafen. Ja, nee, das ist teilweise geht es einem schon nah, aber es lässt sich auch nicht mehr ändern an der Stelle. Es sind ja Sachen, die in der Geschichte liegen, zum Glück, und nicht mehr so aktuell sind, dass man jetzt da noch sich eingehend damit beschäftigen müsste. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht wieder mal, soweit man hier von Spaß reden kann. Ich glaube, von Unterhaltung müssten wir reden an der Stelle. Mhm. Und dann würde ich mich heute mal als Erster verabschieden und sagt, macht's gut und passt auf euch auf. Und ich sage auch an dieser Stelle, winke, winke, tschüss, macht's gut, schlaft gut. Case closed.